Erster im siebten Monat kam Ismael nach Mizpah. Er war der Sohn von Netanja. Er war auch ein Nachkomme von Königen. 10 Männer waren mit ihm. Sie aßen zusammen mit Gedalia in Mizpah. Zweiter Ismael und seine 10 Männer standen auf. Sie töteten Gedalia. Der König von Babel hatte Gedalia zum Statthalter gemacht. Dritter, sie töteten auch alle Judäer in Mizpah. Und sie töteten die Chaldäer, die dort waren. Vierter, 2 Tage nach Gedalias Tod wusste niemand davon. Fünfter, 80 Männer kamen aus Sichem, Silo und Samarien. Ihre Bärte waren abrasiert. Ihre Kleider waren zerrissen. Sie hatten Wunden an ihrem Körper. Sie brachten Speisopfer und Weihrauch. Das war für den Tempel des Herrn. Sechster, Ismael ging ihnen von Mizpah entgegen. Er weinte, als er ging. Er sagte zu ihnen, kommt zu Gedalia. Siebter, als sie in die Stadt kamen, tötete Ismael sie. Er warf sie in eine Zisterne. Achter, 10 Männer sagten zu Ismael, töte uns nicht. Wir haben Vorräte auf dem Feld. Wir haben Weizen, Gerste, Öl und Honig. Ismael tötete sie nicht. Er tötete sie nicht mit den anderen. Neunter, Ismael warf alle Toten in eine große Zisterne. König Asa hatte diese Zisterne gebaut. Er baute sie zur Verteidigung gegen König Baesa. Ismael füllte die Zisterne mit den Toten. Zehnter, Ismael nahm alle Menschen, die in Mizpah waren. Er nahm die Prinzessinnen und das ganze Volk. Nebusa-Adan hatte sie Gedalia gegeben. Ismael nahm sie gefangen. Er ging dann zu den Ammonitern. Elfter, Johanan und alle Heerführer hörten von dem Unglück. Ismael hatte dieses Unglück verursacht. Zwölfter, sie nahmen ihre Leute und gingen los. Sie wollten gegen Ismael kämpfen. Sie trafen ihn am großen Wasserteich bei Gibeon. Dreizehnter, alle Menschen bei Ismael sahen Johanan. Sie sahen auch die Heerführer bei ihm. Da freuten sie sich. 14. Alle Menschen, die Ismael aus Mizpah mitgenommen hatte, kehrten um. Sie gingen zu Johanan. 15. Ismael entkam Johanan mit 8 Männern. Er ging zu den Ammonitern. 16. Johanan nahm alle Menschen zurück. Ismael hatte sie aus Mizpah mitgenommen. Das waren Männer, Frauen, Kinder und Eunuchen. Johanan brachte sie von Gibeon zurück. 17. Sie brachen auf und hielten in Gerut Kimham. Das war in der Nähe von Bethlehem. Sie wollten dann nach Ägypten gehen. 18. Sie hatten Angst vor den Chaldäern. Ismael hatte Gedalia getötet. Der König von Babel hatte Gedalia zum Statthalter gemacht.